hab dir alles, alles, alles anvertraut. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut. Mein Herz anvertraut, Gedanken anvertraut. Meine Fam anvertraut, mein ganzes Leben anvertraut. Dachte genau diese Frau, ja sie wird meine Braut. Doch du hattest dir einen Riesenhaufen Lügen aufgebaut. Meine Liebe aufgebraucht und mich dann ausgetauscht. Das Leben ist nicht immer leicht und das ist auch nichts Schlechtes. Doch deine Wörter waren nie wahr und an dir auch nichts Echtes. Ich gehe meinen Weg, auch wenn's gerade schwer ist. Warst du ein Test und auch nichts Ernstes. Wir durchlaufen Tests jeden Tag. Und ich bin froh, dass ich sie sehen darf. Denn ansonsten hätte ich deine Lügen weiter angehört. Die Wahrheit hat mich krass empört, ja du hast diesen Mann zerstört. Doch ich bin jetzt frei von dem ganzen Leid. Denn ich schließe ab mit den Dämonen der Vergangenheit. Abgeschlossen, abgeschlossen mit der Zeit, in der ich kämpfte. Abgeschlossen, das Kapitel hat jetzt aus dein Ende. Es waren genügend Brände, durch die ich mich durchkämpfte. Doch der Kampf, den Text zu schreiben, ist letztendlich auch der letzte. Abgeschlossen, abgeschlossen mit der Zeit, in der ich kämpfte. Abgeschlossen, das Kapitel hat jetzt aus dein Ende. Es waren genügend Brände, durch die ich mich durchkämpfte. Doch der Kampf, den Text zu schreiben, ist letztendlich auch der letzte. Ich hab abgeschlossen, du hast erst an Schmerzen gesehen. Wenn du mit 22 Jahren bereit wärst zu gehen. Dein dreckiges Gesicht will ich nie wieder sehen. Und warum ich das hier schreibe, das muss hier keiner verstehen. Ich gab dir meine Liebe, gab dir mein Versprechen. Was immer auf uns kommt, ich werde bis zum Ende kämpfen. Doch du wusstest von dem Ganzen nicht zu schätzen. Und ich hab die Schnauze voll in Diskussion mit dir zu kämpfen. Ich hab so viel überhört, es hat mich taubstumm gemacht. Du kannst dich jetzt verpissen mit deinem billigen Ersatz. Der ganze Kampf umsonst, wie viel Narben noch. Doch wenn ich sie betrachte, weiß ich, du brauchst nicht mal in Zukunft. Schlussendlich bin ich froh, dass dieser ganze Scheiß zu Ende ist. Weil du keine Frau fürs ganze Leben bist. Ich bin lieber Leben lang allein, statt mein Leben lang mit deiner Fakerin zu sein. Abgeschlossen, abgeschlossen mit der Zeit, in der ich kämpfte. Abgeschlossen, das Kapitel hat jetzt auch sein Ende. Es waren genügend Brände, durch die ich mich nur schäfte. Abgeschlossen, das Kapitel hat jetzt auch sein Ende. Abgeschlossen, abgeschlossen mit der Zeit, in der ich kämpfte. Abgeschlossen, das Kapitel hat jetzt auch sein Ende. Es waren genügend Brände, durch die ich mich nur schäfte. Doch der Kampf, den Text zu schreiben, ist letztendlich auch der letzte. Abgeschlossen, abgeschlossen mit der Zeit, in der ich kämpfte. Abgeschlossen, das Kapitel hat jetzt auch sein Ende. Es waren genügend Brände, durch die ich mich nur schäfte. Doch der Kampf, den Text zu schreiben, ist letztendlich auch der letzte. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut. Ich hab dir alles, alles, alles anvertraut.